das entblößte Feld der ungebetenen Gäste zahlen, die an den Halmen Nahrung fand und irrend jetzt sie weitersucht. Des kleinen Raumes klaget nicht der Landmann, der ihn kaum bemerkt. Dem Übermaße wünscht doch, nicht ausgestellt zu sein. Was ihn dagegen sichern mag, sieht als Folter an, und willig frönt dann zur Jagd, die seinen guten Herrn ergötzt.